Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsch ich mir, mein Schaukel fährt zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen müd. Manchmal such ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal noch der helle Schein. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen. Manchmal scheint man nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie von fern bekannt. Manchmal sitzt man still auf einer Bank. Manchmal greift man nach der ganzen Welt. Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt. Manchmal nimmt man, wo man Liebe gibt. Manchmal hasst man das, was man doch liebt. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein. Aber einmal auch der Himmelschein. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du.